Situation in Wien. Ja? Also währenddessen wir am 6. Februar 1934 in Paris den Putschversuch der Rechtsextremen haben, haben die ja schon teilweise, haben die ja schon seit ungefähr, also quasi Konservativen gemeinsam mit rechtsextremen Gruppen seit 1920, 22, ja, 1920 Österreich regiert. 1933 wurde das Parlament ausgeschaltet und 1934 war man dran, quasi die letzten oppositionellen Parteien, vor allem die das Wien regierende Sozialdemokratie, das Rote Wien, abzudrehen. Es gab immer wieder sehr aggressive Hausdurchsuchungen der Polizei und des Militärs und Milizen, also Heimwehr genannt, faschistische Milizen, in Parteilokalen der SPÖ oder damals SDAP, also der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und bei einer solcher Hausdurchsuchung in Linz ging es dann am 12. Februar 1934 drunter und drüber. Es gab Schusswechsel und es gab dann in Folge einen dreitägigen Bürgerkrieg, der sehr viele Todesopfer forderte, Hinrichtungen mit sich zog, und am 15., 16. Februar war quasi die Opposition ausgeschalten und es konnte das, was sich als Ständestaat, also nach italienischem Vorbild definierte, etablieren. Das heißt, vom Februar 34 bis März 38 war Österreich ein faschistischer Staat mit kleinen Akzeptanzen am monarchistischen und am quasi großbürgerlichen Rand. Man nannte das Ganze Austrofaschismus. Es gab zwei Diktatoren, den Dollfuß, der dann aber von Nazis ermordet wurde, weil das die Konkurrenz war. Also die Nazis waren dann auch recht bald verboten. Sein Nachfolger Schuschnigg, ein deklarierter Monarchist, versuchte sich dann wieder mit Hitler-Deutschland gut zu einzustimmen. Deswegen wurde quasi als einzige politische Bewegung die NSDAP quasi unter dem als Teilorganisation der sogenannten Vaterländischen Front, das war die Einheitspartei, anerkannt. Und es gab auch einige deklarierte Nazis als Minister. Und in so einem Land, das so regiert wurde, konnte im Jänner 38 eine Zeitschrift herauskommen, die von Intellektuellen und Künstlerinnen getragen wurden, die eindeutige Antinazis waren, aber auch einen ganz, ganz klar gekannten sozialdemokratischen oder kommunistischen Hintergrund oder eine Vorgeschichte hatten. So, wie war das möglich? So diktatorisch-faschistisch und quasi Tendenzen zu den Nazis hin, als es auch gab, wussten die Politiker um Schuschnigg sehr wohl auch, dass die Nazis ja keine Verbündeten oder Freunde waren. Und man nur auf Druck, also man hätte lieber Mussolini als großen Protektor gehabt, was auch eine Zeit lang war. Nur unter Druck gab man dem nach. Und es gab Tendenzen unter den Austrofaschisten oder unter Ministern, die halt vielleicht noch ein bisschen aus alten Zeiten ein republikanisches Gewissen hatten oder nicht so ganz Faschisten waren, die Tendenz zu sagen, wir dürfen quasi die SDAP, also das, was, oder die Gewerkschaften, die ja verboten waren, aber die damals, ich glaube, 4 bis 5, also die SDAP hatte, glaube ich, 400.000 Mitglieder vor ihrem Verbot. Man muss bedenken, Österreich hatte damals 7 Millionen Einwohner, 400.000 davon waren in einer sozialdemokratischen Partei, die sich auch teilweise sehr revolutionär gab, organisiert. Vergleichsweise in Frankreich hatte die sozialdemokratische Partei nicht halb so viele Mitglieder, obwohl 40 Millionen Einwohner. Ja. Das heißt, und viele davon und vor allem die politische Führung, soweit sie nicht, also auch im Exil klarerweise zum Großteil, aber auch die, die verblieben war, und unter Hausarrest stand und so weiter, waren deklarierte Antinazis. Und wenn man einen Verbündeten gebraucht hat, mit dem man was anfangen kann gegen die Nazis, dann war es dort. Deswegen gab es immer wieder Versuche, einige Politiker und Politikerinnen, also Politikerinnen, falscher Ausdruck, gab es kaum, ja, also vor allem nicht in der, auf der politischen Ebene gab es nur Politiker. Versuche, da wieder anzuschließen, also quasi die wieder zu integrieren. Nicht nur die Arbeiterschaft, also ohne sie zu überreden, verschissen zu werden. Also es war wirklich der Versuch, wieder die Sozialdemokratie zwar jetzt nicht zu erlauben, weil das widersprach dem neuen Staat, der da geschaffen wurde, aber zumindest sie mit ihren Inhalten wieder vertreten zu sehen. Ja. Verstärkt wurde das Ende 37, Anfang 38, als ganz klar wurde, dass Hitler Österreich einverleiben will oder also das war noch nicht so klar, auch Hitler selbst nicht, sondern einen NS-Staat aus Österreich zu machen. Und somit hat Schuschnigg wieder, also es gab damals viele Sozialdemokraten und Kommunisten wurden aus den Gefängnissen entlassen, auch Nazis vor allem. Und es gab, man versuchte quasi zur Untergrundbewegung, die es gab, und auch zum Exil einen Dialog zu finden. Gleichzeitig gab es auch etwas anderes, nämlich Schuschnigg wusste sehr wohl, also innenpolitisch brauchte er die Arbeiterbewegung, wenn er wirklich einen ernsthaften Kampf mit den Nationalsozialisten oder mit den Nazis aufnehmen wollte. Und außenpolitisch brauchte er auch Unterstützung. Ihm war natürlich am liebsten so quasi als natürlicher Verbündeter Großbritannien, Monarchie, aber leider eine Monarchie mit Parlament und auch einer sehr starken Sozialdemokratie. Also musste man dort auch entgegenkommen. Gleichzeitig fand 1937 etwas statt, das meines Erachtens einen sehr großen Einfluss auf alle möglichen Bewegungen hatten, auch in Bezug auf die Politik, nämlich die Weltausstellung in Paris 1937. Da trafen dann quasi ohne große Überwachung Künstler und Künstlerinnen, aber auch Vertreter der Regierungen, der Industrie, aus allen Ländern auf einem Boden zusammen, wo der quasi als frei galt, nicht? Also dort gab es keine Verhaftungen, wenn man anders dachte, etc. In Paris 37. Es gab die Pavillons, es gab den Austausch, man konnte sich offiziell und heimlich treffen und man versuchte auch das Beste von sich zu zeigen. Ja, und die Österreicher oder die österreichische Regierung hatte damals quasi die Idee, also es war September 37, also über den Sommer lief das. Noch dazu war Frankreich Volksfront, also Léon Blum hat ja eröffnet, und es sollte irgendwie seine Welt, also ein Neustart irgendwie da demonstriert werden, der Demokratien und so weiter. Und wollte Schuschnigg, also der quasi Diktator Österreichs, dort auch punkten, dann war es nur, indem er auch eine liberale Seite zeigte. Und der österreichische Pavillon war ein relativ modernes Konstrukt, also von, dass es da irgendwie ein, dass der von einem konservativen, auf bäuerliche, traditionelle Werte basierenden, monarchistischen Ideen und faschistischer, wirtschaftlicher und politischer Ausrichtung basierenden Staat kommt, konnte man diesen Pavillon kaum ansehen. Ja? Und es waren dort Künstler und Künstlerinnen vertreten, die auch nicht unbedingt Repräsentanten dieser Ideologie waren oder dieser vor offiziellen Ideologien des Ständestaats. Also wie gesagt, da traf einiges aufeinander. Weil auch eine gewisse Affinität zum Modernismus war da. Ich meine, Mussolini war ja kein rückwärtsgewandter Diktator, sondern der hatte ja auch die Futuristen und was weiß ich was, moderne Architektur für sich entdeckt. Also Fortschritt hieß nicht immer nur quasi Fortschritt für den Einzelnen, sondern auch die Diktaturen bedienten sich solcher Bilder und Inhalte. Und dieser Pavillon in Österreich gab es einige Künstlerinnen und Künstler, die da vertreten waren. Vor allem eine Künstlerin war vertreten, nämlich die Anna Mahler. Die Anna Mahler war die Tochter von Gustav Mahler und eine bekannte Bildhauerin. Und um die Paradoxie des Ganzen einmal so mal zu beginnen, also jetzt kommen wir schon fast in die Seifenoper, auch eine Zeit lang die Geliebte von Schuschnigg, ja, also vom Diktator. Und das kam daher, dass ihre Mutter, die Alma Mahler, quasi den Monarchisten und distinguierten Diktator da hofierte und dass ihr Mann, der Franz Werfel, quasi da gleich mit reingenommen wurde an Bord und der als ehemaliger quasi verbaler Unterstützer der Räterepubliken, also als junger Mann, ja, und auch Werfel war ja stand ja sehr, sehr links. Es gab ja auch in Wien kurz zwar keine Räterepublik, aber die Militärräte und auch die Arbeiterräte hatten in den ersten Monaten der Ersten Republik in Österreich ein großes Gewicht. Ja. Und wegen der Sozialdemokratischen Partei kam es halt nicht zur Revolution. Die wollte das verhindern, wollte eher quasi die Strukturen dieser Räte, dieser Basisdemokratie, wenn man so will, einbeziehen oder einbauen in die neue Republik. Hat auch kurz funktioniert, ein paar Jahre, bis eben halt dann in den 20er Jahren die Sozialdemokraten ausschieden aus der Regierung und dann halt das ganze Staat umgebaut wurde. Aber bis 1925 zum Beispiel hatten die ehemaligen Soldatenräte quasi bestimmten das österreichische Bundesheer, das ja damals noch Volkswehr hieß, und das wurde erst umgefärbt, nachdem quasi deren Verträge ausliefen und nicht verlängert wurden und neue Soldaten da angestellt wurden. Es war ja nach den Versailler Verträgen musste ja, Österreich hatte ja nur eine Berufsarmee, durfte ja keine, quasi, es gab keinen allgemeinen Wehrdienst. Ist diese Weltausstellung vorbei und es haben sich dort Leute getroffen und plötzlich entstand in Wien eine Zeitschrift namens Plan. Ich habe euch die Kopie zugeschickt. Es gibt von dieser Zeitschrift nur noch 3 Exemplare. Also es dürfte keine hohe Auflage gewesen sein. Die Kopie, die wir haben, ist aus der Nationalbibliothek. Es schwirrten dann noch ein paar herum. Vieles wurde dann eingestampft oder viele, die das zugeschickt bekommen haben. Es war ja nicht im Verkauf, sondern es ging ja nur so quasi an Adressen, an zukünftige potenzielle Abonnentinnen. Viele haben das wahrscheinlich dann schnell vernichtet, als dann die Nazis einmarschiert sind oder haben es liegen lassen und es wurde dann verbrannt oder wie gesagt, viele haben es halt wie andere belastende Schriften, also die in Österreich geblieben sind, haben vieles dann auch selbst verbrannt, um nicht bei einer Hausdurchsuchung auch noch mit dem belastet zu werden. So, jetzt ganz kurz, auf der letzten Seite gibt es ein paar Namen. Ich hebe ein paar davon heraus. Herbert Eichholzer war Architekt, hat bei Corbusier studiert und war, wenn wir bei der KP sind, quasi schon lange ein Mitglied der Kommunistischen Partei, aber natürlich im Untergrund und quasi heimlich. Offiziell hat er auch im Ständestaat versucht, im Rahmen des Hagenbundes, also einer Künstlervereinigung, wo viele avantgardistisch angehauchte Künstlerinnen vertreten waren, da irgendwie das mit zu unterstützen. Auch in Graz war er sehr, also er war ja Grazer, hat er versucht, da in privaten Kreisen und auch in erlaubten Institutionen, vor allem in Künstlerorganisationen, da präsent zu sein, also führend präsent zu sein. Er wird dann 1943, glaube ich, war das, als Widerstandskämpfer hingerichtet von den Nazis. Also er hat dann quasi, er war einer der Verbindungsleute der KP Richtung Balkan in Graz, wurde dann mit anderen verhaftet, nachdem die ganze Gruppe durch ein Spitzel aufflog und hingerichtet. Weiter wichtig noch zwei besonders hervorheben, nämlich dem Otto Basil. Otto Basil war so quasi einer, der die Zeitschrift ja auch als Herausgeber fungiert. neben Eichholzer, der das quasi mit der Grazer Gruppe unterstützt hat. Der Basil kam aus dieser ganzen Bewegung Anfang der 20er Jahre in Wien, wo es ein Dutzend expressionistischer Zeitschriften gab, die auch sehr mit der Sowjetunion, also mit der Revolution liebäugelt haben. Also wo viel bewegt wurde, wo es auch große Sympathien, weil wir vorhin von der Räterepublik sprachen, gab. Oder um auf Franz Werfel zurückzukommen und seinen Wandel. Der Franz Werfel war damals, es gab auch einen Versuch quasi am Republiksgründungstag am 12. November 1918 in Wien von kommunistischen oder damals gab es ja noch keine KP, aber sagen wir mal, eine Revolution zu starten. Die wurde dann von den meisten Soldatenräten abgelehnt. Eine kleine Gruppe rund um Egon Erwin Kisch und Franz Werfel hat dann die sehr bürgerliche, liberale Zeitung Neue Freie Presse besetzt und an einem Tag kam quasi eine Neue Freie Presse heraus mit dem Aufruf zur Revolution und so weiter. Und Otto Basil kam aus diesen ganzen, also wo auch Erich Mühsam mit, also aus dieser ganzen Gruppe von revolutionären, expressionistischen, auch vielen apolitischen Intellektuellen, die Wien 1920 geprägt haben. Man findet ihn immer wieder und eben halt auch 1938 bei der Gründung dieser Zeitschrift. Er wird in Österreich bleiben, wird natürlich Berufsverbot unter den Nazis haben, wird auch verhaftet werden, aber jetzt nicht deportiert. Und es gab dann so einige, wie im Text über den Spanoudis beschrieben, einige Intellektuelle, die sich heimlich halt getroffen haben, um nicht nur BBC zu hören, aber auch um surrealistische Texte zu besprechen. Und dann vielleicht noch der letzte, um den Link zum Surrealismus herzustellen, nämlich der Maler Edgar Genet, wo auch hinten eine Kurzbiografie mal bis 1938 existiert. Der Genet war aus dem Saarland, hat in Paris studiert, also 1904 geboren, ja, hat in Paris studiert, hat auch dann dort Kontakt zu Max Ernst, André Breton gefunden in den 20er Jahren. Er hat dann 1935 im Saarland, von wo er herkam, gelebt und hat natürlich zu jenen gehört, die damals, vielleicht kurz zur Rekapitulation, das Saarland war noch nicht Teil des Nazi-Deutschlands, sondern es gab damals eine Abstimmung, ob es also zu Frankreich soll oder halt zu Deutschland. Die meisten stimmten dafür. Viele stimmten auch, also viele, ja, viele stimmten auch dagegen, darunter Edgar Genet, und viele mussten dann auch flüchten. Also mehrere tausend Menschen verließen dann das Saarland und Edgar Genet kam nach Wien. Und Edgar Genet brachte nach Wien etwas mit, nämlich das Wissen um den Surrealismus und zwar auch der persönliche Kontakt zu Breton und so weiter, der so in Wien noch nicht da war. Also man hatte natürlich in Wien den Surrealismus rezipiert. Es gab auch einige bekannte Wiener, die dann, oder Österreicher oder Altösterreicher, sagt man, wenn die halt aus dem größeren Bereich der Monarchie kamen, wie Wolfgang Pahlen, der, glaube ich, aus Triest war, der dann in Mexiko auch als surrealistischer Maler also gearbeitet hat und gelebt hat. Aber so einen direkten Kontakt zu den Surrealisten und Surrealistinnen gab es bis dahin noch nicht. Und dann kam halt Edgar Genet 36 nach Wien, wurde Mitglied dieses Hakenbundes, also außerordentliches, hat dort ausstellen können und war auch Mitbegründer vom Plan. Und es gab eine Nummer erschienen, eine zweite war in Planung. Und wie man nach 45 erfährt, in einer Kurzbeschreibung, war eine dritte Nummer im März 38 geplant. Angeblich wurde sie sogar gedruckt, wo das Surrealistische Manifest erstmals im deutschen Sprachraum hätte abgedruckt werden sollen. Also Auszüge. Also wir haben eine Situation, Linke bis hin zu kommunistischen Intellektuellen gründen im austrofaschistischen Wien des Jahres 1938 im Jänner, also so als dann quasi alles sich zuspitzte, eine Zeitschrift, in der geplant war, das Surrealistische Manifest abzudrucken. Man kann ja noch andere Namen hernehmen, Rudolf Geist oder zum Beispiel den Karl Zaratnik, waren alles dann später KPÖ-Mitglieder, waren auch im Widerstand verhaftet. Also es gab da nicht wenige Kommunisten und Kommunistinnen in dem Umfeld. Basil, wie beim Spanoudis erzählt, überlebt quasi mit Edgar Genet in Wien, nicht versteckt, sondern mit Berufsverbot belegt, die Nazizeit. Edgar Genet wurde dann zwangsrekrutiert als Übersetzer in einem Kriegsgefangenenlager in Oberösterreich, irgendwo, wo viele Franzosen und Belgier waren. Und er konnte ja perfekt Französisch. Als dann Wien befreit wurde, waren die da, 1945. Und im November 1945 kam die erste Nummer des neu gegründeten Plan heraus. Man nahm wieder Kontakt zu den Autorinnen im Exil auf. Also einige konnten sich ja retten. Und so erschien zum Beispiel Theodor Kramer, ja, weil ich bei der Theodor Kramer Gesellschaft bin, erschienen dann gleich wieder Gedichte, der lebte in England im Exil, unter anderem Gottfried Göbel zum Beispiel oder Greta Freist, die hatten zum Beispiel Kontakt zu den Surrealisten, auch zu dieser Widerstandsgruppe in Paris, die haben in Paris gelebt, weniger im Exil als Künstler schon vorher. Und das Ganze wird wiederbelebt und ist bis zum Ausbruch des Kalten Krieges eine Plattform, diese Zeitschrift. Also es gibt ungefähr, ich glaube, 12 oder 14 Nummern, wo ehemalige Widerstandskämpfer, Rückkehrer oder aus dem Exil Texte schickende und auch neue quasi nach Wien sich begebende wie Paul Celan publizieren. Darunter auch Kommunisten wieder. Also Hugo Huppert zum Beispiel kommt als sowjetischer Oberst nach Wien zurück. Hugo Huppert war ein österreichischer Dichter, auch aus dieser Expressionisten-Ecke, wurde deswegen berühmt und hat wahrscheinlich auch viel überlebt, weil österreichischen Kommunisten ging es ja nicht so gut in der Sowjetunion, weil er halt der Übersetzer von Majakowski war. Seine Majakowski-Übersetzungen sind halt heute noch präsent. Und dann hatte man so Redaktionssitzungen im Plan 45, 46, wo zum Beispiel Csokor, der kam in britischer Uniform, weil er halt am Balkan für die Briten, zuerst bei den Partisanen und dann bei den Briten war, als Übersetzer auch. Hugo Huppert kam in der Uniform der Roten Armee, etc. Und das war die Planredaktion. Also undenkbar nach dem Kalten Krieg, aber bis dahin sehr denkbar. Und man setzte den alten Plan im Plan fort, den Surrealismus in Österreich wieder zugänglich zu machen. Und da kommt zum Beispiel als erster, der das erwähnt, Theon Spanoudis, dieser ehemalige Medizinstudent, der noch im letzten Jahr der Republik nach Wien kam, weil er da Verwandte hatte, ein Grieche, kam nach Wien studieren Medizin, hat sehr schnell Kontakt aufgenommen zur psychoanalytischen Vereinigung, blieb auch in Wien als Arzt, als die Nazis in Wien waren, schloss sich der kleinen Gruppe um Eichhorn an, also der letzte bedeutende Vertreter der Psychoanalyse in Wien, der eigentlich auch ins Exil wollte, aus inhaltlichen Gründen, aber dadurch, dass er der Einzige war, der jetzt quasi als Arier galt, den Nazis, wollten sie ja, also es gab ja von den Nazis durchaus, also die haben zwar offiziell die Psychoanalyse verteufelt, naturgemäß als jüdische Wissenschaft, etc., etc., aber es gab von militärischer Seite die Überlegung, es gibt bald Krieg, es gibt bald Leute, die halt kriegstraumatisiert sind und wir müssen halt alles uns zur Verfügung stehende an Instrumentarium sichern, dass halt diese Kriegstraumatisierten wieder kriegstüchtig machen. Ja, also dass halt die wieder verwertbar sind, also im Nazi-Sinn und fürs Militärische. Deswegen wurde der Eichhorn, also sein Sohn wurde verhaftet, nach Dachau gebracht und man hat ihm gesagt, wenn du willst, dass der nicht umgebracht wird, dann übernimmst du die psychoanalytische Forschungsgruppe in Wien. Das war eine Gruppe von ungefähr 12 Personen, darunter auch der griechische Arzt Theon Spanoudis. Es waren noch zwei andere griechische Studierende oder Mediziner dabei. Es waren einige zukünftige Widerstandskämpfer dabei, aber auch Militärs. Und Militärs, die auch irgendwie Widerstand geleistet haben, indem sie zum Beispiel dann ein Militärlazarett in Wien geleitet haben für Hirntraumatisierte, also die also keine Kopfverletzung hatten und die quasi, wie man dann gesehen hat, nicht nur als Personal ehemalige Kommunisten angestellt haben, ausgesuchterweise, das wusste man ja alles damals, sondern auch aus dieser Klinik kam niemand tauglich heraus. Also die wurden alle als kriegsunfähig deklariert. Also man hat versucht, so viele Menschen wie nur möglich da vor dem Krieg zu retten, aber auch irgendwie Soldaten aus diesem Ganzen rauszuholen. Ja? Also die waren sehr dankbar dafür, die meisten. Und und da war das Theon Spanoudis auch dabei. Es gab auch eine Gruppe um die Ella Lingens. Also das waren eher so ehemalige Sozialdemokraten, die kamen dann nach Auschwitz, also quasi ins Politische, also als Ärztin ins Politische, wurde sie deportiert, nachdem ihre Gruppe, also mit ihrem Ehemann und auch anderen außerhalb dieser psychoanalytischen Vereinigung, hatte so eine Gruppe, wo sie U-Boote versteckt haben, also Jüdinnen und Juden, die in Wien quasi versteckt wurden und wo man versucht hat, die in die Schweiz zu bringen und so. Das war natürlich, sowas war natürlich mit den schärfsten Strafen wurde das verfolgt und die Ella Lingens kam, wie gesagt, nach Auschwitz. Es gibt auch einen sehr beeindruckenden und Bericht von ihr aus dieser Zeit. Schrecklichen. Sie hat es überlebt. Ja, und Theon Spanoudis kam damals in Kontakt in dieser Zeit, bis 45, mit einer, das beschreibe ich in diesem Text, mit einer Gruppe von Otto Basil und anderen und Edgar Genet, die sich in einem sogenannten Prater-Atelier, also die gibt es heute noch, das sind so Bildhauer-Ateliers der Akademie, wo manche Bildhauer oder auch nicht nur der Akademie, also auf Lebzeit teilweise ein Atelier bekommen. Da war ein Bildhauer, der ursprünglich sogar selbst ein überzeugter Nazi war in seiner Jugend, Leinfellner, und erst nachdem seine Schwester im T4-Programm ermordet wurde, hat er sich den Kopf zerbrochen, wo er da anhängt, und blieb zwar offiziell NSDAP-Mitglied, aber hat dann über Jahre lang nicht nur Leute dort versteckt, also es wurde auch ein Deserteur dort versteckt aus der Künstlergruppe, also Studierendengruppe, sondern hat auch ein Zuhause dieser Diskussionsrunde geboten, die sich dort traf, BBC gehört hat. Er war quasi keine Gefahr, wurde nicht beobachtet und sein Atelier auch nicht. Und somit konnten die sich dort ungestört treffen. Er und sein Bruder, der auch ursprünglich ein Nazi war, schlossen sich auch in den letzten Wochen auch einer bewaffneten Widerstandsgruppe in Oberösterreich an, wenn mich nichts täuscht. Also es gab das auch in Österreich, nicht sehr viel, aber doch. Und diese Gruppe in diesem Atelier besprach natürlich auch, es war der Edgar Genet da, besprach auch den Surrealismus, das Manifest. Spannend ist, dass dann die Gruppe, also der Otto Basil auch in der Zeit Rimbaud-Gedichte übersetzt hat und trotz Verbot wurde das auch publiziert, also natürlich in einem heimlichen Druck und so weiter, in einer sehr limitierten Auflage. Und einige der Künstler, die man schon im ersten Plan traf, haben dort auch wieder diese Broschüren illustriert. Und irgendwie flog diese Gruppe glücklicherweise nicht auf, hätte ja sein können. Und 45 waren die halt da, um den Plan neu ins Leben zu rufen. Und der Psychoanalytiker Theon Spanoudis, inzwischen anerkannter Psychoanalytiker geworden, kurz nach der Befreiung konnte er quasi das absolvieren, haben dann auch die Zeitschrift Plan gegründet. Und das Panudis hat als erster quasi nochmal ganz breit und offen über den Surrealismus referiert in der Zeitschrift Plan 46. Aber er war nicht der Einzige. Es gab da noch andere. Und da wird es auch wieder spannend. Also so wie Deutschland war ja auch Österreich in vier, also eigentlich in fünf, man sagt offiziell Besatzungszonen, ich würde ja das Verwaltungszonen der Alliierten unterteilt. Der erste Bezirk in Wien war eine internationale Zone, also da waren alle vier präsent, aber sonst war Wien, also wie Berlin, halt in verschiedene Zonen, britische, französische, amerikanische und sowjetische, und auch das restliche Land war, also quasi, ich glaube, Tirol und Vorarlberg war französisch, Steiermark, Kärnten war britisch, Oberösterreich, Salzburg amerikanisch und Niederösterreich, also der Osten, halt Burgenland, Niederösterreich und Teile von Oberösterreich waren sowjetische Zone. Und Wien halt liegt ja, also für die, die, also Österreich jetzt nicht so auf den ersten Blick, liegt mitten in Niederösterreich und war so quasi wie Berlin in Brandenburg, quasi mitten in der sowjetischen Zone, aber auch quasi so viel geteilt. Das war so ein bisschen ähnlich, ja. Und so auch wie in Frankreich, also wie in Deutschland, haben die Franzosen ja aber noch viel mehr in Österreich eine, wenn man so will, Kulturpolitik betrieben, um die demokratischen, republikanischen Kräfte zu stärken. Und es war auch so, dass ja Österreich definiert wurde von den Franzosen, von französischer Seite aus, als befreites Land. Ja, also nicht als Feindesland, so wie Deutschland, das war doch, sondern Österreich war pays ami, also Freundesland. Ja, so. Das hat, also es ist natürlich ein bisschen, es trifft zwar nicht auf die Realität, wenn man so will, ja, aber es zeigt, dass da auch versucht wurde, sehr schnell Anschluss zu finden an diese Intellektuellen. Und da gibt es einen, der kommt auch immer Text vor, den Marcel Reh. Auch ein hoher Diplomat, ähnlich wie Saint-Jean-Perse, aus der gleichen Schiene kommend, wenn man so will, der jetzt zwar nie so Realist war, aber ein sehr enges Verhältnis auch hatte zu diesem Umfeld. Also einer seiner engsten Freunde und war der Karl Einstein, ja, der jetzt auch kein Surrealist war, aber doch ein sehr, sehr prononzierter Kunsttheoretiker, Lyriker, also und Autor. Ja. Und der Marcel Reh hat dann kam dann nach Österreich. Also er war während der Nazizeit musste er untertauchen, also währenddessen Frankreich besetzt wurde. Und kam dann 45 nach Österreich, so quasi als Leiter, das hört sich gar nicht so bombastisch an, der Informationsstelle. Was heißt das? Er war quasi zuständig dafür, also für die Presse und all das und den kulturellen Wiederaufbau der Österreichs von französischer Seite. Also er hat bestimmt, welche Zeitung die Franzosen, also die französische Verwaltung erlaubt, welche nicht. Also er war quasi neben dem Militärgouverneur der zweitwichtigste Mann, war aber schon relativ alt und ihn verband eine alte Geschichte mit Wien, weil er ja vor Ausbruch des, also Marcel Reh war vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hier Korrespondent vom Le Figaro, also bevor er Diplomat wurde, war er Journalist und war sehr im Umfeld einer Gruppe von Intellektuellen, die versucht haben, auf bildungspolitischer Ebene quasi viel neu zu gestalten und ganz besonders Eugenie Schwarzwald, die quasi die erste war, die eine Mädchen- oder Frauenschule, also eine Mädchenschule in Wien etabliert hat, damit Frauen, also junge Frauen maturieren können, weil das war ja bis dato nicht möglich. Also studieren durften ja Frauen erst sehr spät und maturieren sowieso. Und das war halt eine der ersten Institutionen. Lehrer an dieser Schule waren zum Beispiel Adolf Loos oder eben halt Marcel Reh als Französischlehrer. Und es gab ein sehr enges Verhältnis auch zu Karl Kraus, mit dem Marcel Reh auch eng befreundet war. Und um vielleicht auf die Zeitschrift Ma zurückzukommen, die quasi Exil fand in Wien, also nach der Niederschlagung der Räterepublik in Budapest. Auch die Zeitschrift Ma fand in den Räumlichkeiten der Eugenie Schwarzwald ihr Publikum. Also die wurde dort vorgestellt, die Zeitschrift, und propagiert und so weiter. Aus diesem Kreis kam Marcel Reh und plötzlich war der quasi einer der wenigen Menschen in Wien, die sagen konnten auch, dieses Projekt bekommt Papier. Ja, weil Papier war inexistent, also eine absolute Mangelware und es war nicht selbstverständlich, an Papier ranzukommen. Und somit konnte die Zeitschrift Plan erscheinen, weil die bekam ein Papier. Aber nicht nur die Zeitschrift Plan, ich zeige da mal so eine die letzte Nummer, auf die ich dann gleich zurück zu sprechen komme, die erschien 1948, also Anfang 48. Es gab auch französische, deutschsprachige Zeitschriften und Zeitungen und auch dort wurde der Surrealismus propagiert. Und auch in der Zeitschrift Plan wurde nicht nur von hiesigen quasi Autorinnen propagiert, sondern auch zum Beispiel von einem René Ferriot. René Ferriot war ein junger Offizier, der aus der Résistance kam und ein enger Weggefährte während der Résistance-Zeit von Louis Aragon war, in Lyon. Und in Lyon kam eine Zeitschrift heraus, in der wieder Surrealisten und Kommunisten zusammenfahren, zumindest publizistisch. Das waren die Zeitschrift Confluence, Zusammenflüsse. Also da ist eine Nummer halt mit Paul Éluard, aber da gab es auch Henri Michaud, wurde dort publiziert. Und das war auch so eine quasi sehr komplex, darauf werde ich jetzt nicht eingehen, so eine Halb-Untergrundzeitung. Ja. Die Zeitschrift Plan erschien halt bis zum Ausbruch des Kalten Krieges. Da mussten quasi sich die Redaktionsmitglieder entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Kurz davor kam, wie ich schon vorhin erwähnte, Paul Celan nach Wien aus Rumänien. Und also seine Geburtsstadt war ja nicht mehr rumänisch, sondern war inzwischen Sowjetunion, also Czernowitz. Hat sich quasi hier der Redaktion angeschlossen, hat lange viele Wochen bei Edgar Genet gewohnt in seinem Atelier und hat auch hier das erste Mal publiziert. Und in der letzten Nummer gibt es einige Gedichte, Der Sand aus den Urnen, also auch eine, was auch sehr außergewöhnlich ist im Plan, wurde auch sehr früh quasi die Shoah thematisiert, über das Nazi-Erbe, das allgegenwärtig war, wurde kritisch reflektiert. Also es war wirklich, ich meine, die Zeitschrift hatte ungefähr eine Auflage von 2000 Stück, also erreichte ein kleines Publikum, hatte wirklich eine ganz besondere Funktion. Da war was los, wenn man so will. Und die Zeitschrift Plan hat die Redaktionsräume in der Nähe, also am Ring, das ist so eine Art Avenue in Wien, ja. Und zwar in den gleichen Räumlichkeiten wie die Galerie Agathon. Galerie Agathon war halt so eine Versuch, eine, also es war eine recht große Galerie im ehemaligen Fotoatelier vom Hoffmann untergebracht. Der Hoffmann war der Privatfotograf um Hitler, ja, also der ist natürlich dann weg gewesen. Und in diesen Räumlichkeiten fand dann die Galerie Agathon ihren Platz. Und dort gab es dann auch 1947, wenn mich nicht täuscht, eine surrealistische Ausstellung. Ja, also die hieß auch so offiziell. Und da war auch Paul Celan aktiv beteiligt, hat dort gelesen. Und es war dann so, dass die Zeitschrift Plan eingestellt wurde und der Plan, quasi noch einmal eine Nummer dem Surrealismus zu widmen, ging quasi nicht auf. Dafür gab es halt das nicht mehr. Weswegen dann in Wien, und das ist auch eine Besonderheit, die aus dieser Gruppe heraus entstand, gab es nur zwei Nummern. Ich habe nur die Nummer 1, die Nummer 2 kann ich mir nicht leisten. Die surrealistischen Publikationen. Wo eben halt Edgar Genet, Seine Ehefrau Erika Lilek, die auch Kinderbuchautorin war, aber auch Übersetzerin, und Paul Celan Texte übersetzt haben von Leuten wie Aimé Césaire, nicht? Also der in Martinique quasi auch eine surrealistische Gruppe gegründet hatte und auch lange Geschichte. Natürlich André Breton. Und in dieser Publikation, also 1950 erschienen, sind das erste Mal im deutschsprachigen Raum, ist das erste Mal, sind Auszüge aus den beiden surrealistischen, sogar aus allen drei surrealistischen Manifesten abgedruckt worden. Vielleicht noch ganz kurz, der Max Hölzer, der auch beim Plan mitgewirkt hat am Schluss und dann auch hier bei den surrealistischen Publikationen, war ein Kärntner, deswegen erschien, also wurde es nicht in Wien gedruckt, diese surrealistische Publikation, sondern in Klagenfurt, ja, also einer recht kleinen Provinzstadt im Süden Österreichs, in einem Bundesland, das eher dafür bekannt ist, dass dort sehr viele Deutschnationale und Nazis, also Jörg Haider war dort ja Landeshauptmann dann, also sehr viele Nazis dort ihr Zuhause haben. Und in diesem Kontext erschien dann die surrealistische Publikation. Max Hölzer war nämlich auch hauptberuflich eigentlich Richter, also und zwar im Volksgericht, also so hießen die Gerichte auch nach 45, wo Nazi-Verbrecher quasi in einer eigenen Judikatur auch von den Alliierten eingesetzt, teilweise quasi mit also Na Na Nazi-Verbrecher abgeurteilt haben. Als Max Hölzer war ein sehr strenger Richter, ja. Das war aber nur am Anfang so. Nach ein paar Monaten wurde da sehr sanft dann umgegangen mit den Nazis in Österreich und auch Max Hölzer hat ziemlich bald das Handtuch geschmissen, wurde Übersetzer und ist dann nach Paris und hat dann dort weiter übersetzt. Auch Nadja ins Deutsche, also die erste Übersetzung von Bretons Nadja ist vom Hölzer übersetzt worden. Ja, so grob umschrieben hier ein Abriss der surrealistischen Bewegung, die wirklich unter sehr besonderen Umständen in Wien existiert hat, die sich dann ziemlich bald aufgelöst hat. Also Paul Celan ging nach Paris, Edgar Genet ging nach Paris, Hölzer ging nach Paris, Otto Basil blieb in Wien, wurde Literaturredakteur der Volksstimme, das war die Tageszeitung der KPÖ, also der Kommunistischen Partei. War aber jetzt kein KPÖ-Mitglied. Und das Ganze wurde recht bald sehr apolitisch. Und das, was man heute als meines Erachtens sehr, sehr verfehlt als Avantgarde beschreibt, nämlich die Wiener Gruppe, aber auch der fantastische Realismus, hat natürlich seinen Ursprung da, aber war so quasi das, was übrig blieb und quasi nichts mit Politik zu tun haben wollte. Und wenn man den Rühm, also ich habe es inzwischen verräumt, also der beschreibt ja die Gründungsgeschichte von der Wiener Gruppe. Das war sozusagen, waren Dichter in Wien, die versucht haben, so ähnlich zu wirken wie die Lettristen in Paris, haben sich da ein bisschen was abgekupfert. Aber die Art und Weise, wie er zum Beispiel Paul Celan beschreibt als bürgerlichen Romantiker, der halt nur schwafelt und so weiter, deutet auf ganz was viel Schrecklicheres, also das Apolitische hin, nämlich auf, ja, auf das, was, wie meinte ich, mein Rühm und die meisten Mitglieder dieser Gruppe hatten ihre Sozialisation in der Hitlerjugend verbracht und haben auch sehr viel Vokabular und, sagen wir mal, unbewusstes Gedankengut, manchmal sogar bewusstes, da mitgenommen, ja. Und es gab nur ganz wenige, also eigentlich nur einen aus der Gruppe, der das mal rückwirkend reflektiert hat und kritisch sich damit auseinandergesetzt hat. Aber die anderen haben eigentlich so getan, als wäre das nicht Teil ihrer Entwicklung. Ja. Aber gleichzeitig haben sie mit sehr starkem Ressentiment, das an Antisemitismus grenzt, über Paul Celan geschrieben und so. Ja. Ja, soweit einmal ein Überblick. Fragen bin ich offen oder Details oder Ergänzungen.